Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu einer neuen Episode von Codewort Popkultur. Heute wollen wir etwas Spezielleres besprechen. Wir wollen mal eine andere Art von Episode von Codewort Popkultur machen. Denn Ann-Sophie hat eine Frage, die mit Popkultur und politischen Botschaften zusammenhängt. Und die möchten wir heute mal miteinander diskutieren. So, also was genau, welches Thema willst du heute besprechen, Ann-Sophie? Ich fange da an, wo ich von mir erzähle. Ich arbeite inzwischen im entwicklungspolitischen Bildungsbereich. Und ich nutze unsere Folge heute, um mal deine Expertise als Kulturanthropologin, die viel mit Fanstudien, mit Popkultur, mit Medienformaten zu tun hat, für mich zu nutzen. Und zwar arbeite ich an einer Schnittstelle, wo ich in Deutschland staatliche und Nichtregierungsorganisationen verknüpfe oder verbinde zum Thema Entwicklungspolitik und auch speziell zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also das ist der offizielle Begriff. Und dabei geht es um so Themen wie, was müssen wir heute machen, damit es morgen noch eine Welt gibt. Also halt zum Beispiel so Themen wie, was ja gerade sehr aktuell ist mit der Braunkohle, die ja krass umweltverschmutzend ist und unsere Umwelt, unsere Luft auf eine Art belastet, die weder jetzt gut tut noch in Zukunft. Oder was können das noch für Themen sein? Was brauchen wir zum Beispiel heute für einen Sozialstaat, damit auch morgen noch Leute Arbeit haben, morgen Leute noch gesundheitlich versorgt werden können? Oder es geht um Themen wie Menschenrechte. Also warum haben wir Menschenrechte und was tun sie für unsere Gesellschaft oder für unser Menschsein? Also da war ja eine Idee dahinter, dass wir, wenn wir miteinander auf eine Art und Weise umgehen, die gewisse Grundsätze einhält, wir auch morgen noch eine Gemeinschaft haben, auch morgen noch eine funktionierende Beziehung haben. Und im Entwicklungspolitikbereich sind alle diese Themen, nachhaltige Entwicklung, immer auch zusammengedacht mit der ganzen Welt. Also Deutschland oder die Schweiz stehen nicht isoliert da. Das ist in der Schweiz zwar gerade mit der EU ja immer ein schönes Thema. Also es gibt wenige Leute, die sich so sehr für eine Insel halten wie die Schweiz. Aber das in dem Sinn, diese vielfältige Verbindung, die man ja einfach, die man hat, die man wirtschaftlich in alle Welt hat, die man sozial in alle Welt hat, die aber auch über Länderpartnerschaften, Städtepartnerschaften, Beziehungen unter sozialen Gruppen. Also es gibt ja auch zum Beispiel politische Bewegungen, die nicht an einer Landes- oder Staatsgrenze Halt machen. So, also all diese Dinge. Nicht nur in dem Sinn, was mache ich hier vor Ort in meinem Dorf Lütten, in meiner Stadt Lübben, sondern was hat das auch wiederum für Auswirkungen auf die ganze Welt oder auf andere Orte in der Welt. So ein bisschen so. Ja. Und jetzt ist es so, dass natürlich, ich hole jetzt mal noch nicht weiter aus, weil es geht jetzt nicht darum, das Thema weiter zu erklären, sondern es ging mir darum, dass ein Anliegen ist, wobei doch, ich fange nochmal da an. Also dieses Thema nachhaltige Entwicklung ist nicht eins, das jetzt einfach in Deutschland besprochen wird, sondern es wird natürlich weltweit besprochen. Die UNO hat 2015 die Agenda 2030 beschlossen. Die Agenda 2030 hat 17 Nachhaltigkeitsziele. Im international sagt man Sustainable Development Goals, SDGs. Ich spreche von Nachhaltigkeitszielen, damit man weiß, wovon ich spreche, auch wenn man kein Englisch kann. Und diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die heißen zum Beispiel keine Armut, das ist ganz klassisch, wenn es um Entwicklung geht, oder sie heißen sauberes Wasser und Sanitäranlagen, also dass man weltweit sich die UNO und ihre Mitgliedstaaten dafür einsetzt, dass man Zugang zu sauberem Wasser hat und dass man auch halt Sanitäranlagen hat oder Hygienestandards leisten kann. Also unsauberes Wasser, unsaubere Toiletten oder andere, also Toiletten kann jetzt alle möglichen von Einrichtungen sein. Also dass man einfach in der Lage ist, sich selbst auf eine Art reinzuhalten, dass man zum Beispiel besser geschützt ist vor Krankheiten. Oder es gibt auch das Nachhaltigkeitsziel 5, da geht es um Geschlechtergerechtigkeit. Also 17 Ziele, das kann man sich selbst mal im Internet ansehen, Agenda 2030. Und alle Länder, die bei der UNO Mitglied sind, haben sich verpflichtet, diese Ziele zu erreichen bis 2030. Da glaubt natürlich niemand dran, das ist, oder sagen wir so, da glaubt man auf jeden Fall dran, dass man bis 2030 vieles machen kann, aber das heißt nicht, dass die dann natürlich einfach erreicht sind oder dass es damit zu Ende ist. So, aber das ist mal ein erster Zeithorizont. Und im entwicklungspolitischen Bereich ist daran neu, dass davor hat immer so Länder im globalen Norden eher anderen Ländern, die sie für weniger entwickelt halten, gesagt, macht mal das, damit ihr nicht so viele arme Menschen habt. Das waren die Millenniumsziele. Die waren eher so, dass Länder, die man Entwicklungsländer nennt, also nicht alle sprechen, sagen das so, dass es, dass man gesagt hat, macht mal das, macht mal jenes und dann helfen wir euch als UNO auch. Die Agenda 2030 ist anders. Da sind wirklich alle Mitgliedstaaten gefragt, dafür etwas zu tun. Also das bedeutet, dass jetzt auch Deutschland oder die Schweiz sich verpflichtet haben, sich zu überlegen, okay, wie können wir diese Ziele umsetzen? Und das bedeutet natürlich, dass Deutschland auch auf seine Bevölkerung angewiesen ist. Das heißt nicht nur der Staat oder der Bund, also irgendwie das Entwicklungsministerium oder das offiziell das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, vielleicht habe ich es jetzt auch schon wieder falsch gesagt, aber es geht in die Richtung, sondern auch die einzelnen Bundesländer, das sind in der Schweiz die Kantone, die einzelnen Kommunen, das sind die Städte und Dörfer, Landkreise, also so wie Bezirke in der Schweiz, dass wirklich alle unterschiedlichen politischen Ebenen beteiligt sind. Und zum Beispiel sich überlegen, okay, wir haben hier Berufskleidung für Polizistinnen, für Müll, für die Müllabfuhr und so weiter. Anstatt dass wir die aus der Billigproduktion bestellen, können wir haben genug Geld, dafür muss Geld da sein, das aus fairer Produktion bestellen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die staatliche Stellen machen können. Oder man überlegt sich halt immer mehr auf Sonnenenergie umzustellen. Oder man sagt, wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen in der Schule nicht nur Schreiben und Rechnen beibringen, sehr recht naheliegend, sondern wir müssen ihnen auch beibringen, wie man über die Welt als Ganzes nachdenkt und über die Zusammenhänge, die es auf der Welt gibt. Das passiert ja zum Teil auf jeden Fall schon. Ich weiß noch, ich hatte das sicher in Geografie oder in Geschichte bespricht man solche Sachen ja auch. Aber dass man da stärker drauf schaut, dass man halt auch dieses, wir sind nicht allein auf dieser Welt und wir sind auch nicht die Letzten, dass man das stärker thematisiert. So, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, wie ich es formuliere. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kann ich dazu beitragen, als Person, die im entwicklungspolitischen Bereich arbeitet, sei das als Angestellte von einem Ministerium, sei das als Mitglied eines Vereins zum Beispiel oder eines Weltladens, das sind die Claro-Läden in der Schweiz, oder als Studentengruppe, die sich für kann man sich denn so einsetzen? Zum Beispiel für Bioprodukte in der Mensa einsetzt oder so, für bessere landwirtschaftliche Bedingungen. Wie schafft man es, dass man da stärker auch gehört wird? Und auf politischer Ebene, die haben ja einige Mittel zur Verfügung. Also wer macht die Schullehrpläne? Das ist im Endeffekt die Politik. Also in Deutschland ganz konkret ist das die Kultusministerkonferenz, die da im Endeffekt auch darauf Einfluss nehmen kann. So, solche staatlichen Instrumente hat man natürlich. Wird auch gemacht, dass man da schaut, diese Themen müssen Eingang finden in die Schullehrpläne. Und dann ist aber auch ein anderer Punkt, dass man natürlich sagen kann, wir haben ja auch so etwas wie, ich mag das Wort Masse nicht so gern, aber es gibt die Massenmedien. Und dann gibt es in diesem Bereich auch Leute, die sagen, wir müssen irgendwie, müsste es doch möglich sein, dass man das stärker wieder in diese Alltagsmedien, Medien, die von vielen Leuten gerne geschaut werden, auch wieder stärker diese Themen bringen. Also Themen wie Menschenrechte, Themen wie nachhaltige Energien und so weiter und so fort. Und ich habe mich bei diesem, und ich weiß auch, dass es um 1990 rum gab es auch von der ARD aus eine ganze Themenwoche so zu sogenannten, ich weiß nicht, ob es damals schon eine Welt hieß, aber das nennt man zum Teil eine Welt-Themen. Also so dieses Ding, ja, also dass man halt auch in Beziehung mit halt Leuten in anderen Ländern Dinge macht. Also dass zum Beispiel jetzt dass der Kanton oder das Bundesland Rheinland-Pfalz hat mit Ruanda eine Beziehung und so weiter. So, das nennt man so eine Welt-Themen zum Teil. Es ist wie immer kompliziert, weil es gibt so unterschiedliche Begriffe und so weiter. Und 1990 hat die ARD als großer Sender, als zweiter Sender, das ist wie SRF 2 zum Beispiel, hat dazu eine ganze Themenwoche gemacht. Ich meine, damals hatten wir 3 staatliche Sender, glaube ich, und noch ein paar regionale und natürlich noch keine privaten Sender und so weiter. Also wir hatten eine ganz andere Medienlandschaft. Und es gab Leute von der ARD aus, also nicht, dass jemand an sie herangetreten ist und gesagt hat, mach das mal, sondern Leute, die sowieso schon bei der ARD zuständig waren, haben das initiiert und gesagt, dazu müssen wir was machen. Es ist wichtig, man erinnert sich vielleicht, damals gab es noch überhaupt kein Bewusstsein dafür, was wir eigentlich mit dem ganzen CO2, das wir in die Luft schleudern, machen, also was wir damit anrichten, der ganze Feinstaubbelastung, wo ja heute Städte wie, also nicht mehr China, sondern Städte wie Stuttgart, ich weiß nicht, wie es in Zürich ist, aber also Städte hier in Deutschland vor Ort nicht mehr also Autoverbot aussprechen müssen, weil die Luft nicht mehr geatmet werden kann. Also so Sachen. Und das war damals in den 90ern, 80ern, fing das erst an, die ganze Umweltbewegung. Ich denke, manchmal heute nimmt man das so selbstverständlich, aber ist es gar nicht. So, und mich als Person, die natürlich ja auch zur Popkultur geforscht hat und sich noch weiterhin Gedanken dazu macht, ich denke immer, ja, so einfach ist das nicht. Weil ich finde, Unterhaltung muss als erstes das sein, Unterhaltung und das auch wollen, weil sonst funktionierst du nicht. Ich finde, das macht Unterhaltungsmedien ganz fest aus, dass das ihr Hauptziel ist. Geld verdienen, natürlich, das ist das eine. Alle diese Medien eben außer den staatlichen werden gemacht, um Geld zu machen. Und dass eine Fernsehserie muss so funktionieren, dass sie auch gesehen wird. So wie Filme ja auch, also das ist ja hat keinen Selbstzweck. Fast keine Kunst, also fast jede Kunst muss irgendwo, also wir sind, ja, egal, das ist schon wieder ein kompliziertes Thema. Okay, und da habe ich mich mal gefragt, nur wie du das so siehst, ob du, weil was man ja umgekehrt sagen kann, ist, dass ja jetzt wiederum nicht so ist, dass Fernsehserien zum Beispiel ja nicht politisch sind. Es gibt ja viele Fernsehserien, die politische Aussagen haben oder die Themen, die auch die Gesellschaft beschäftigen, natürlich aufgreifen. Also nehmen wir zum Beispiel Orange is the New Black, wenn geht's um Frauen im Gefängnis. Gefängnis ist ein riesiges Thema, das nicht nur in Amerika, wo die Frage ist, was diese Gefängnisse an ihren Insassen eigentlich verdienen und warum es überhaupt so viele Leute in Gefängnissen sind in den USA, denke ich, ist auf jeden Fall ein Bewusstsein, im Bewusstsein der Leute, die diese Serie machen. Oder auch, dass halt so wenig Frauen gibt, so wenig Frauen gesehen werden. Im öffentlichen Auge hat diese Serie auch sehr verändert, dass man da plötzlich mal Geschichten von Latina von Latinas, von afroamerikanischen Frauen, aber auch von anderen Gruppen, auch lesbisch-bisexuellen Frauen und so weiter, einfach mal gesehen werden. Und das ist ja wiederum etwas, was ja auch in der Politik einfach viel zu wenig ist oder in der Gesellschaft, dass diese Frauen Gehör bekommen. Also das hat sich ja da quasi wiedergespiegelt in dieser Serie, als ein Beispiel. Oder fällt dir gerade noch ein Beispiel ein für eine Serie, die so konkret aktuelle Dinge anspricht? Also ich schaue zurzeit gerade noch The Handmaid's Tale, ja. Aber das basiert ja auf einem Buch von Margaret Atwood, wenn ich das richtig sage. Aber The Orange is the New Black basiert ja auch auf ein Buch, die ja sozusagen, die Hauptfigur in Orange is the New Black basiert ja auf einer echten Geschichte, auf einer echten Frau, und dann ihres Memoir gab dann die Vorlage. Also da war jetzt halt einfach die Buchform zuerst, aber das widerspiegelt natürlich, wie alle Medien, wie alle populären Medien, sei das eben Comics, Filme, Videogames, Menschen produzieren ja diese Werke, und natürlich sind diese Menschen davon beeinflusst, was in unserer Gesellschaft, in der Politik um uns herum passiert. Und Handmaid's Tale ist jetzt halt sogar ein Beispiel, das wurde zwar in den 80er Jahren geschrieben, aber die Dinge, die dort dargestellt werden, passen immer noch zu Diskussionen, die heute geführt werden, wenn es darum geht, um eben die körperliche Autonomie. Ja, die Autonomie, ja genau, Körperrechte von Frauen und so weiter. Dieses Thema ist ja noch nicht abgeschlossen, und andere Punkte und so, da kann man immer wieder Parallelen oder Dinge wiedererkennen, die dann heute genauso wieder aufkommen. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel, weil da eben Leute sozusagen zum Teil schockiert waren, wie so eine Serie Entwicklungen oder vielleicht halt Entwicklungen ins Extreme führt, die man aber tatsächlich so auch beobachtet, aber eben auch schon in den 80er Jahren zu beobachten waren. Und natürlich, da hat auch die Autorin das auch bewusst gemacht, die wollte auch wirklich über diese Themen eine Geschichte schreiben. Und bei Orange is the New Black hat das natürlich auch ein Faktor, da wurde es natürlich auch nicht unbewusst eingebaut. Also das sind jetzt Beispiele, wo ja die Macher das auch wirklich als ein Ziel hatten. Es ist natürlich auch trotzdem auch sozusagen spannende Umsetzung, sodass es eben doch als Unterhaltung dienen kann. Genau, also da finde ich, das ist so eine typische Verbindung, wo die politischen Ansichten, die politischen Überlegungen der Macher und Macherinnen natürlich hineinfließen, aber trotzdem ein Werk entsteht, das natürlich auch spannend zu lesen ist, spannend zu schauen ist. Und natürlich dann auch ein größeres Publikum erreichen kann, um dann diese Diskussionen wieder anzustoßen. Aber dann gibt es ja auch ganz viele Werke, wo jetzt die Macher das nicht so geplant haben, oder da nicht so daran denken, oh ja, da will ich jetzt eine große Message einbauen. Aber das heißt ja nicht, dass dann diese Werke frei von Politik sind. Wie du gesagt hast, alles ist davon durchgedrängt. Also auch wenn jemand behauptet, mein Werk ist apolitisch, ist das auch eine politische Aussage. Und ob es dann auch tatsächlich so möglich ist, also eigentlich geht es gar nicht. Es hat alles irgendwo eine Message drin, sei es einfach den Status quo zu bestätigen. Sozusagen eben, ja, wir wollen nichts ändern, so wie es ist, so ist gut, das ist auch eine politische Einstellung. Aber wie weit dann eben das bewusst oder unbewusst reingeht, sehe ich auch oft Diskussionen so in der Videogame-Comic-Community, wo halt so immer die Vorwürfe kommen, oh, diese blöden Social Justice Warriors kommen und machen unsere Comics kaputt, machen unsere Videogames kaputt. Jetzt haben sie all diese Social Justice Agendas drin. Jetzt kommen auf einmal lesbische und schwule Charaktere, Transmenschen sind auf einmal in meinen Comics, was suchen die hier? So, das ist dort leider in bestimmten Kreisen immer oft ein großer Diskussionspunkt. Wenn man das natürlich genau anschaut, ist ein bisschen komisch, dass die sich darüber aufregen, dass in ihren Comics eben es um Politik geht, wenn es ja, natürlich ging es da auch schon immer um politische Themen oder eben um halt direkt oder subtiler, weil eben Captain America, das sagt ja schon alles, also eine Figur wie Captain America ist doch nicht apolitisch, also, das geht gar nicht, und Superman, da sagen viele, sei eine kann man so verstehen, dass das ja eigentlich ist ja ein Alien, der dann in Amerika eigentlich als Immigrant aufwächst. Aber dann in einer typischen, auf einer Farm, in einer von sozusagen mitten in der amerikanischen Kultur aufwächst, aber eigentlich ist er ein Alien, also Alien auch im Sinn von Ausländer. Und da kann man auch das so interpretieren und so weiter. Also die Idee, dass irgendwie erst seit kurzem durch die linksliberalen neuen Comicschreiber und Comicschreiberinnen auf einmal solche Themen reinkommen, ist natürlich Blödsinn, das gab es schon immer, also auch in den 60er Jahren, schon zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg natürlich, wurden Comics in Amerika natürlich auch für Propagandazwecke benutzt und auch halt auch im negativen Sinn, dass dann halt irgendwelche, dass irgendwelche japanische Figuren halt rassistisch dargestellt wurden und so weiter. Solche Beispiele hatte ich. Ich hatte mal eine Vorlesung zu American Culture und Comics, deswegen habe ich das jetzt auch gerade ein bisschen mehr im Kopf. Ja, klar. Aber da sieht man es, dass wirklich, da wurde es dann wortwörtlich zu Propagandazwecke, wurde eine typisch populär Medium wurde benutzt, um dann genau junge Menschen anzusprechen. Da ging es dann auch natürlich auch um die Rekrutierung für die Armee und so weiter. Also eben diese Leute, die durch die Welt gehen und denken, oh, wenn eine lesbische Figur vorkommt, ist das auf einmal mega politisch und vorher war es so schön angenehm unpolitisch, ist natürlich, also es tut mir leid, ist einfach Blödsinn. Es war noch nie nicht politisch. Und da ist jetzt halt die Frage, eben, da gibt es halt die Leute, die das dann eben kritisieren, wenn das halt ihnen bewusster vorkommt, aber das ist ja meistens eher so, dass sie einfach dann auf einmal Ansichten und politische Einstellungen sehen, die sie selber halt gerade nicht so vertreten, aber wenn sie natürlich, eben der Status quo wird einfach so beibehalten, dann ist für sie das eigentlich der Standard und dann merken sie halt gar nicht, dass hier auch eine politische Message ist und beschweren sich erst, wenn sich halt eine andere Ansicht hineinmischt. Das ist halt bei denen manchmal einfach, weil sie nicht bereit sind, ihren Horizont zu erweitern. Würdest du denn sagen, jetzt vielleicht auch als jemand, die selbst auch gerne Popkultur anschaut, liest und hört und so, wenn jetzt, also eine Idee, die ich ja hatte, war, zum einen gibt es ja die staatlichen Sender, aber inzwischen gibt es ja auch, sind die Streaming-Anbieter ja einfach sehr marktführend. Nicht sehr, sondern sie sind auch marktführend. Und ich habe mich gefragt zum Beispiel, wäre es denn möglich, Netflix hatte viele Dokus. Und ich weiß auch, es gibt Leute, die gucken die sich gerne an. So. Und warum nicht mit, was weiß ich, wer das dann halt wäre, wer diese Aufgabe hätte, warum nicht mit Netflix das Gespräch suchen und sagen, Leute, ganz Deutschland oder viele, viele Stellen in Deutschland bemühen sich darum, dass wir diese Nachhaltigkeitsziele umsetzen und im Endeffekt, also so, könntet ihr euch vorstellen, einige Dokumentarfilme, die auch einfach dieses Thema angehen, mit aufzunehmen in euer Programm? So, weil ich dachte, warum, also die können ja immer noch selbst entscheiden, was das wäre oder ob sie gut finden oder sonst was. Aber warum nicht? Also ein Unternehmen hat ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und warum nicht das so zum Beispiel umsetzen? Und findest du das, wenn ich dir das so sage, findest du das komisch oder? Na, also ich persönlich würde das durchaus unterstützen, weil natürlich haben die Macher bei Netflix, die Entscheidungsträger dort, auch eine politische Einstellung. Genauso wie halt auch die Leute bei Fox News eine bestimmte Einstellung haben. Also dieser Anspruch, von wegen, sie müssen neutral bleiben, finde ich, also wenn man das jetzt so formulieren will, das geht, finde ich ja, geht gar nicht. Niemand kann politisch einfach neutral sein und dann sagen, ja, dieses Material, das wir auf unserer Streaming-Plattform oder TV-Sender ausstrahlen, das muss immer objektiv, neutral, politisch, für alle Seiten offen sein. Also, dass da Leute vielleicht dann sagen, doch, uns ist das wichtig, wir kooperieren jetzt mit diesen Dokumentarfilmemachern oder Ähnlichen, das finde ich vollkommen legitim und passiert eigentlich auch schon die ganze Zeit. Nur kurz, mir kommen einfach gerade zwei Beispiele in Sinn. Jetzt auf Netflix bezogen hat Ava DuVernay, hat dann The 13th, so ein Film über eben the Prison Complex in Amerika, wie da eben die schwarze Bevölkerung und Rassismus und wie der, das mit den, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber wie eben dieser, die Gefängnisse in Amerika halt die schwarze Bevölkerung eigentlich ausnutzen und diese Zusammenhänge werden dort aufgezeigt. Ich muss den Film dann noch selber schauen. Aber das wäre eine Netflix-Produktion, die ganz klar ein politisches Thema aufgreift und hier Aufklärung betreiben möchte. Und das würde jetzt zum Beispiel auf Fox News, würde das, dieser Film nie funktionieren, weil die dort das ganz anders angehen und vielleicht das in, ich meine, man könnte das ja auch offenlegen. Also man könnte auch sagen, diese Dokus haben dann zum Beispiel, was weiß ich, die SDGs haben ein tatsächlich ganz schönes Design, haben ein Logo, die sagt, aufgenommen in unser Programm im Rahmen dieser Agenda 2030. Also man muss das ja nicht, weil meine Sorge ist, glaube ich, immer, dass irgendwer sagt, oh, da unterwandert irgendwie der Staat irgendwie unsere Unterhaltungskanäle, dabei ist das doch Privatwirtschaft. Und ich denke, naja, aber man kann sowas ja erstens offenlegen und zweitens, also ich glaube, so ist es halt. Ich weiß auch nicht. Also es sind ja eben, es sind Privatunternehmen, also du, genau, du verbindest es jetzt auch genau mit dieser UN, mit diesen Nachhaltigkeitszielen, aber ich glaube, solche Kooperationen... Gibt es tatsächlich einfach, oder? Ja, also das zweite Beispiel, das ich jetzt gerade erwähnen muss, weil dort geht es auch konkreter um im Klimawärmung, Before the Flood, das war auf National Geographic und das wurde halt von Leonardo DiCaprio produziert. Und das war halt so ein großes Projekt, wo er halt so, er führt durch den ganzen Dokumentarfilm und bringt all diese Probleme, die auf uns zukommen oder die jetzt schon bestehen im Zusammenhang eben mit dem Klimawärmung, Klimawandel. Das war auch so ein Film, der ganz klar auch das Ziel hat, sozusagen die Welt, Politiker, also er hat dann auch Interviews mit den Politikern und Leuten, die eigentlich Macht haben, da aufzurütteln und von wegen, dass eben genau in Amerika ist ja das Problem dieser Klimawandel-Verleugnung. Die verleugnen, dass es einen Klimawandel gibt. Ja. Oder auch einen menschgemachten Klimawandel. Genau, die werden ja dann von so politischen Lobbys eigentlich bezahlt, damit sie dann sich als Wissenschaftler, als Experten darstellen und dann halt auf Fox News erzählen, ach, das ist alles Blödsinn, das ist alles okay so, ihr könnt weiterhin Kohle und Öl und all das Zeug, macht das nur weiter so. Ich, der Experte von da und da, sagt, das ist okay. Und nachher, wenn man aber nachforscht, sieht man, dass die dann eigentlich gar keinen richtigen Abschluss haben und da von dieser Lobby bezahlt werden und so weiter. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das dort auch ein Thema. Und da ist auch wieder klar, also da hat National Geographic auch eine klare Position eingenommen. Und also ich weiß jetzt nicht, wie weit das, also in Amerika eben der Staat, ich glaube, es wurde jetzt nicht von der amerikanischen Regierung unterstützt, dieser Film, aber in diese Richtung gibt es eh schon Sachen, dass jetzt auch, also die eben das, was du jetzt erzählt hast, da bist du jetzt halt gerade mehr drin. Aber ich kann mir vorstellen... Ja doch, das passt da dazu, natürlich. Also weil das dachte ich ja eh schon eben, die Filme gibt's ja. Also das ist ja nicht der Punkt. Das ist jetzt eher so im Doku-Bereich. Über den fiktionalen Bereich können wir vielleicht gleich noch sprechen. Also die gibt es zum einen tatsächlich ja auch medienwirksam von gewissen jetzt Leuten, also eben Leonardo DiCaprio war gerade ein Beispiel, Al Gore ist ja auch ein Beispiel so. Ah, genau, stimmt, großes Beispiel. Und gleichzeitig, es gibt, ist es ja so, es gibt zum Beispiel die evangelische Filmstelle für entwicklungspolitischen Film, die empfiehlt auch immer wieder Filme, übrigens auch Spielfilme und sonst was. Und ich denke, weil ich glaube, mein springender Punkt ist, dass ich glaube, natürlich kannst du über die staatlichen Sender auch gehen, aber ich kann mir vorstellen, wenn du wirklich ein Interesse daran hast, recht breitenwirksam zu sein, ist nicht verkehrt, wäre sich mal zu überlegen, ob man mit den Streaming-Anbietern arbeiten könnte. Und dann einfach irgendwie quasi in die Richtung zu gehen. Also ich glaube, das war eigentlich spricht nichts dagegen, ja. Ja, oder? Dein Punkt, dass ob das sozusagen, was für Diskussionen da dann aufkommen würden, oder also hast du das Gefühl, dass sich dann Leute daran stören würden, oder? Ja, das ist irgendwie ein bisschen ein Impuls Ja. bei mir. Die Frage ist natürlich, ja, und? Also Leute stören sich noch an vielen. Oder vielleicht auch die Ja. Frage, müsste man das irgendwie, also oft ist ja die Sache, kann man etwas einfach nur zur Verfügung stellen und ausstrahlen? Oder ist es auch sinnvoll, wenn man dann das Gespräch danach sucht? Wobei auch dafür kann man ja, also ich fände es wirklich spannend, ich muss mal mit Leuten reden, ob das, also es besteht ja die Möglichkeit, dass wenn man das tatsächlich so ein bisschen als Kampagne macht und man weiß, was weiß ich, einen Sender oder einen Streaming-Anbieter dafür gewinnen kann, man kann ja auch sagen, wenn sie dieses Thema spannend fanden oder sonst was, dann können sie sich immer gerne an entweder das entwicklungspolitische Landesnetzwerk in ihrem Bundesland wenden oder an die Zuständigen für Entwicklungspolitik in den Ministerien oder in den Städten. Also es gibt ja offizielle Stellen. Also dass man quasi sagt, man sollte diese Filme, wenn man die nutzen will, um auch, also ich weiß nicht, ob das so, weißt, als Propaganda, als Missionierung oder so, wird ja auch nicht so gerne gesehen. Und gleichzeitig, wenn ich mir so zuhöre, ist es ja so, das wird doch ständig gemacht. Genau, das ist ja das Problem. Wenn es einem nicht auffällt, wenn es mit den eigenen Ansichten einfach übereinstimmt, nimmt man es einfach hin und sagt, okay, aber eben sobald es etwas Neues ist oder so, dann werden die Leute empfindlich. Und ja, das ist mein Argument, genau wie du eben sagst, es werden ständig eben zum Beispiel das Bild von Familie, das Ja. Bild von, wie Beziehungen auszusehen haben, wie unsere Gesellschaft, die Wirtschaft funktionieren sollte. All diese Bilder werden uns eh schon, jetzt blöd gesagt, eingeflößt. Das ist einfach die Natur von Medien. Die haben, natürlich nehmen wir das auf und verinnerlichen das. Und wenn die dann halt zu wenig divers sind, ist es dann auch meistens das Gleiche. Und also, wo dann halt die Grenze, also der Vorwurf ist ja dann eben Propaganda und da muss ich jetzt suchen, da weiß ich jetzt auch nicht, wo offiziell da die Grenze gezogen wird. Das müsste man jetzt die Definition nachschauen. Weil Propaganda, also so verstehe ich, Propaganda ist ja dann eben doch auch, dass man dann auch wirklich die Leute doch dazu auffordert, noch mehr aktiv zu werden. Aber eben, es gibt ja auch wirklich bestimmte Probleme in unserer Gesellschaft, wo es nötig ist, dass man aktiv wird. Aber normalerweise unter Propaganda versteht man ja eben oft, wenn es um Kriegs, wenn es eben Aufrufe zum, dass man zur Armee beitritt oder dass eben da diese anderen Menschen sind die Bösen, schaut, wie böse sie sind und so. Also ich schaue jetzt gerade, also hier sehe ich die Definition heißt zielgerichtete Versuche, politische Meinungen und öffentliche Sichtweisen zu formen. Also da ist es halt, wo sind da die Grenzen, Ja. ab wann ist es sozusagen schlechte Propaganda? Ich Wann ist meine, es Manipulation und wann ist es Aufklärungs- und ja. Informationsarbeit? Weil ich habe Genau, ja, und das ja? ist, ja, also da nur kurz, ich glaube schon Punkt eben, will man jemanden verteufeln, will man mit falschen Informationen die Leute manipulieren, eben zwischen rassistischen Vorurteilen, das wäre für mich jetzt typische Propaganda, dass es auch so zum, eben eigentlich für negative Zwecke gedient wird, oder eben ist jetzt etwas auch Propaganda, wenn zum Beispiel eine Trickfilmserie ein lesbisches Pärchen zeigt, weil für die einen, für jetzt eben so rechts Leute eher auf dem rechten, konservativen Spektrum wäre das ja eigentlich auch negative Propaganda. Das ist halt die Frage, kann man das sagen? Ja, es ist eigentlich das Gleiche, nur kommt es auf die politische Ausrichtung darauf an. Und ich glaube, Da wird es was man ihr schwierig. sagen kann, ist, also was ich immer wichtig finde, ist, es gibt ja demokratische Strukturen. Also zum Beispiel Minister und Ministerinnen in den Ländern und im Bund, jetzt in Deutschland, sind gewählt. Die haben politische Aufgaben übertragen bekommen. Und dazu gehört unter anderem, sich über Entwicklungspolitik Gedanken zu machen. Und die UNO ist ja auch im Endeffekt ein demokratischer Zusammenschluss. Und wenn die UNO und die Länder und auch ganz viele zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen sagen, wir müssen aufklären darüber, was hier, also was wir machen müssen. Also Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie hinter verschlossenen Türen passiert, sondern es passiert in demokratisch gewachsenen Strukturen. Und wir sind ja auch, wir haben ja auch die Verpflichtung, unseren Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Also Bildung ist auch ein Menschenrecht. Also es geht ja irgendwie, ja, also gleichzeitig denke ich, wenn ich mir das so selbst sage, also wenn man offenlegt, warum, was, wie, also eben wenn man sagen würde, warum sagen wir ihnen, also in welchem Kontext passiert, das sind ja Leute immer noch selbst in der Lage zu sagen, Agenda 2030 ist mir scheißegal und ich finde es sowieso falsch, dass sich irgendjemand Gedanken macht, wie wir unser Leben nachhaltig gestalten können, dann sieht man das ja und dann kann man sagen, nee, mache ich nicht. Und umgekehrt kann man aber auch sagen, es ist ja nicht hilfreich, wenn, es gibt ja immer wieder, dass Leute einen Film gucken oder eine Doku und sonst was und sagen, oh, ach, das beschäftigt mich jetzt aber, gibt es nicht eine Möglichkeit, da aktiv zu werden? Und wenn man dann zum Beispiel am Ende dieser Sachen tatsächlich so ein bisschen informativ einblendet, ja, entweder ja vielleicht über den Verein, der da vorgestellt wird, also teilweise gibt es ja auch, dass diese Filme irgendwie eine Initiative oder sonst was vorstellen und dann auch Kontaktdaten geben, das gibt es ja, es gibt ja auch immer wieder Spendensachen oder so in den Zusammenhängen, also warum dann nicht darauf hinweisen, was es für Möglichkeiten gibt, sich in Deutschland bei den Ländern und Städten zu engagieren. Also es gibt zum Beispiel halt Landeskoordinatorin für nachhaltige Beschaffung. Also da geht es darum, dass in der öffentliche Einkauf, also alles das, was eine Stadt einkauft, Straßenbelag, Kleidung, Kaffee in den Rathäusern, nachhaltig beschafft wird, also auf eine Art und Weise, die schaut, die nicht umweltschädlich ist, die nicht Menschen, die Arbeitsbedingungen hat, die gut sind für Menschen, die sie nicht kaputt macht. Und ja, also es gibt zig Stellen, bei denen man sich eigentlich engagieren kann oder auch melden kann, wenn man was machen will. Also ich finde eben diese freie Entscheidung, dass man sich ja dann doch immer noch selber entscheiden kann, ist ein großer Punkt. Dass man ja dann nicht gezwungen ist, dem zu folgen. Weil das wäre dann wieder eher das, was man unter Propaganda versteht, dass du, das ist die Denkweise, die du haben musst und eine andere ist ja, nicht genau. Akzeptierbar. Also das ist eher, es ginge ja um ein Informationsangebot und nicht um einen Zwang oder um ein man schreibt ja dann nicht am Ende, übrigens, sie sind alles böse Menschen, wenn sie jetzt nicht oder so. Sondern wenn sie das irgendwie ja, beschäftigt hat oder interessant fanden. Ja. Ich bin mal, also mich würde das wirklich interessieren, ich bin ja noch recht neu in dem Arbeitsfeld, aber ich weiß auch, dass natürlich zum Teil auch es natürlich auch toll ist, wenn halt so Sachen zum Beispiel auch in die normalen Verlagsprogramme oder so aufgenommen werden. Also weißt du, wenn ein Ministerium oder so macht ein, gibt irgendetwas heraus zu einem Thema, zu einem Nachhaltigkeitsthema, zum Beispiel zu Olivenbäume in Palästina oder so, oder was gibt es denn noch für, ich bin immer schlecht mit den Beispielen, weil ich so wenig in der inhaltlichen Arbeit bin, sondern eher in der Koordinationsebene. Und weil Wochenende ist. Es kommt noch dazu, dass ich das gerade, ja, wo war ich? Ich wollte eigentlich nur sagen, ja, nee, einfach so dieses Ding, wenn man sich fragt, wie kommt man denn stärker an die an populäre Medien ran, dann denke ich ja, indem man es vielleicht einfach mal ausprobiert und vielleicht nicht nur über staatliche Medien geht, sondern auch über privatwirtschaftliche und mit dem arbeitet. Ich glaube, das ist mir auch noch wichtig, was es vielleicht auch schon gibt. So, also ich fand es auf jeden Fall spannend, jetzt mal darüber zu sprechen. Ich würde vielleicht sagen, dass wir das Thema, ich würde es ganz gerne ehrlich gesagt nochmal weiterführen und dass wir dann nochmal stärker über fiktionale Medien sprechen. Ich habe jetzt aber viel Anregung mitgenommen. Es kann auch sein, dass ich dann in unserer nächsten Folge noch mal konkreter sagen kann, was ich davon jetzt genau mitgenommen habe. Aber es war auch wieder gut von dir zu hören, in welcher Art und Weise natürlich Medien politisch eingesetzt werden oder politisch sind und Inhalte auch politisch sind und noch mal so ein bisschen zu besprechen, ja, was da so für, also auch einfach, dass ich mal formulieren konnte, was so meine Überlegungen sind und sonst was. Ich meine, nächster Schritt wäre natürlich, sich solche Sachen konkret zu überlegen. Und da ist natürlich dann immer die Frage, wer ist in der richtigen Position, sowas anzugehen? Genau. Dann danke ich dir erstmal herzlich für dieses Thema, für diese, für, ja, Dialog. genau, für diesen Dialog. Ja. Und was ich vielleicht mache, ist, ich kann ja hier mal kurz Werbung machen. Meine Kollegin macht den Blog Eine Welt, bla bla. Und da geht es eben auch um Nachhaltigkeitsthemen. Und ich habe überlegt, dass ich mir ja mal vielleicht auch in meiner Freizeit, muss ich noch schauen, ob ich das auf Arbeitszeit und auf Freizeit mache, einen Beitrag schreibe dazu, was es in Netflix denn schon so gibt. Weil ich dachte, ich gucke mir mal an, was es da für Dokus und sonst was gibt. Oder vielleicht auch Spielfilme, die zu dem Thema passen. Und dann quasi eine Programmempfehlung. Also nicht, dass ich in dem Sinn von außen mal drauf schaue, was da eigentlich rumfliegt. Weil ich glaube, es ist ziemlich klar, dass das einfach eines der meistgenutzten Medienportale ist. Und dann finde ich, kann man ja auch mal schauen, was gibt es da auch so für Nachhaltigkeitsthemen, spannende Dinge. Genau, da ist eine Welt, bla bla. .de, glaube ich. Naja, kann ich auch in die Shownotes packen. Genau, dann vielen Dank, Nuria, nochmal und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Und kleine Info für die Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 6 und 7 Sind. zugesagt, gell? Ja, also Staffel 7 ist gerade die News rausgekommen. Das wurde bereits angekündigt. Es wird eine siebte Staffel auch geben, aber auch wieder nur mit 13 Episoden. Also es sind einfach Genau. kürzere Staffeln, aber man weiß es schon. Also vorzeitig wurde es schon renewed und das ist sehr ungewöhnlich. Das hat man normalerweise nicht, dass man schon vorher weiß, es gibt sicher zwei Staffeln und es wird nicht vorher abgesetzt. So. Und jetzt? Also haben wir noch viel zu, haben wir da dann wieder neues Ja, Material. ich freue mich Genau. nämlich schon drauf. Und wir spoilern. Ich rede jetzt nicht weiter über Agents of S.H.I.E.L.D., damit ich niemanden spoilere, die noch nicht fertig geguckt haben. Nein. Dann macht's mal gut. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss! Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, das Okay, ist für mich ich warte noch. extra fertig.